Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung geht es mal wieder um einen ganz speziellen Aspekt der Pop- und Rockmusik. Heute keine spezielle Band, keine Stadt, kein Genre, keine bestimmte Zeit, sondern es geht um einen ganz eigenen Klang, einen Soundeffekt, der besonders 1967-68 en vogue war, damals ganz modern, das Allerneueste, der aber bis heute zum festen Soundrepertoire gehört. Bis 3 Uhr geht es hier um verwischte Konturen, wie wir es genannt haben, um den Phasing-Effekt. Das Schöne an einer Musiksendung im Radio ist ja, dass man nicht allzu viel und möglicherweise umständlich erklären muss, um was es technisch geht, wenn vom Phasing-Effekt die Rede ist. In diesen 2 Sendestunden haben wir ausführlich Gelegenheit, Beispiele en masse zu hören, in denen klanglich das passiert, was man in einem Buch in etwa so umschreiben müsste. Phasing beruht auf der Mischung eines Tonsignals mit seinem phasenverschobenen Doppel und so weiter, dass sich durch diese Phasenverzögerung schwirrende Klangresultate ergeben, manchmal auch Auslöschungen, wenn die Signale genau gegenphasig verlaufen und so weiter und so weiter. Ich werde im Laufe der Sendung bestimmt mal technisch werden, aber keine Bange, es bleibt bei einer Musiksendung und wird kein elektrotechnisches, akustisches Seminar. Ganz zu Beginn sagte ich schon, dieser Phasing-Effekt war 67, 68 ganz in Mode, als die Popmusik zum großen Teil psychedelisch wurde. Deshalb auch aus jenen Jahren einige ganz markante Beispiele, eben zum Beispiel Nirvana, englische Band mit wenig Erfolg damals, überhaupt nicht zu verwechseln mit Kurt Cobains Nirvana aus Seattle Anfang der 90er. Also eben die englische Nirvana 1968, Rainbow Chaser. Im selben Jahr sang Julie Driscoll einen Song von Bob Dylan und kam damit immerhin bis auf Platz 5 der englischen Hitparade, This Wheel's on Fire. If your memory serves you well, we were gonna meet again and wait. So I'm going to unpack.

or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good, with God you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the men will find courage in the words that he said. Zuerst Julie Driscoll zusammen mit dem Organisten Brian Auger und seiner Band Trinity, This Wheel's on Fire. Danach Eric Burdon und die Animals. Auch Burdon wurde 67, 68 vom psychedelischen Fieber gepackt. Es ging in erster Linie nicht mehr um Rhythm and Blues wie in den Jahren zuvor, sondern nach seinem Umzug vom englischen Newcastle nach Kalifornien mit neuen Musikern um den Anschluss an die damals neue Hippie-Bewegung. Sky Pilot mit starkem Phasing stammt aus dieser Zeit. Andere Stücke zum Beispiel waren jetzt San Francisco Nights oder When I Was Young. Schon merkwürdig, wie sehr ein einzelner Sound die ganze musikalische Richtung so sehr bestimmen kann. Nehmen wir mal Status Quo. Die ziehen ja immer noch als Rock'n'Roller Boogie-Opas durch die Lande. Aber auch sie haben seinerzeit 1968 mal ganz anders angefangen, nämlich mit dieser Debütsingle inklusive Phasing Pictures of Matchstick Man. Sky, I see your eyes, a funny kind of yellow. nach Status Quo von 1968 eben aus den 90ern Spiritualized. Die sind gerade dabei, ihr viertes Album einzuspielen. Eben aus ihrem zweiten von 1995 Electric Mainline, das Stück The Slide Song. Mehrere Einzelsounds mit Phasing-Effekten. Bei solcher Art Popmusik, wo eigentlich gar nicht so viel passiert im Songaufbau, wird Phasing gerne eingesetzt. Das macht den Klang irgendwie abwechslungsreicher, interessanter, schwebender, weniger statisch und ja, magischer. Pink Floyd-Platten zum Beispiel bieten auch reichlich Material für lange Stücke mit flirrenden, gefasten Klängen. Die Band Spiritualized ging aus den Spaceman 3 hervor. Zwei Musikern aus Rugby in England, Jason Pierce und Peter Kember, die sich Anfang der 90er aber dermaßen verkrachten, dass sie ihre letzte gemeinsame Platte schon getrennt einspielten. Pro Seite war einer als Stückeschreiber zuständig, auch die Musiker waren ganz verschiedene. Und aus diesem letzten Spaceman 3 Album von 1991, Recurring, spiele ich jetzt Feeling Just Fine. Immer ist Phasing mit im Spiel, besonders deutlich bei den Gitarren. Musik von Anfang der 90er, aber mehr im Geiste von 1967. Thank you. what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. Nach den längst aufgelösten Spaceman 3 eben die immer noch intakten Chemical Brothers aus ihrem Album Surrender vom letzten Jahr. Gesanglich unterstützt durch Hope Sandoval, bekannt bei uns vor allem als Sängerin von Mazzy Star, eben mit einem Stück wie von Mazzy Star, Asleep From Day. Das Phasing ist gar nicht so besonders deutlich, es ist aber immer irgendwie präsent, wie zum Beispiel gleich auch bei den Beatles. Da könnte man so einiges spielen zum heutigen Thema. Lucy in the Sky war auch ein heißer Kandidat. Ich habe mich dann aber für das unbekanntere Blue Jay Way entschieden, eine George Harrison-Komposition aus Magical Mystery Tour, Ende 68. Alles ist immer ein bisschen in der Phasing-Mühle. Die Beatles hatten eben auch ihre psychedelische Zeit. Waters, and if you think I'm ready, You may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. White cascading waters. She may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow. Hintereinander Beatles und Birds, letztere mit einem Stück von Carole King geschrieben, Wasn't Born to Follow. Und die nächsten klingen fast so wie die Birds und speziell deren So You Wanna Be a Rock'n'Roll Star. Es handelt sich um die Dukes of Stratosphere. Unter diesem Namen spielten Ecstasy Mitte der 80er Jahre einige Platten ein, wo sie sich nach Herzenslaune alter Sound- und Strukturmuster annahmen. Schon Ecstasy waren ja sehr traditionell Beatles beeinflusst, also auch immer rückwärts gewandt. Aber die Dukes of Stratosphere trieben das noch auf die Spitze, als wenn alte psychedelische Helden fröhliche Wiederauferstehung feierten. Also hier Ecstasy, alias in diesem Fall Dukes of Stratosphere, in der Art der Birds, mit dem Stück You're My Drug. You bring me color where once I am just black and white. says, just like Marie Antoinette, a building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time of invitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. And then again, incidentally, she was in that way. Perfume came naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's trying to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Jahre Dukes of Stratosphere, 70er Queen, beide Male mit Phasing-Effekt, bei Queens Killer Queen besonders deutlich am Gesang. Überhaupt kann man ja alles mit Phasing belegen, ob Schlagzeug, Gitarren, Gesang, ob in Teilen, ob alles auf einmal, ob ganz stark, ob eher subtil. Als nächstes zwei Beispiele für Gitarrenphasing in den 70ern. Damals kamen kleine Effektgeräte auf den Markt, die man eben beispielsweise zwischen Gitarre und Verstärker dazwischen schaltete. Und so wurde nicht das gesamte Soundgeschehen verphased, sondern eben nur jeweils das mit diesem Effekt versehene Instrument. Hier zweimal eine Rhythmusgitarre und beide Lieder sind sehr bekannt. She said I've had it coming to me, but I wanted it that way. Zwei Hits aus den 70ern, You Ain't See Nothing Yet von Bachman Turner Overdrive, danach Listen to the Music von den Doobie Brothers, eine ganze Strecke ohne Phasing, aber dann umso deutlicher. Bis zu den Nachrichten noch einmal etwas aus den 70ern und zwar von der ersten Genesis-LP nach dem Ausstieg Peter Gabriels, A Trick of the Tail, Trick of the Trail, oder? A Trick of the Tail, das kam mir doch etwas merkwürdig vor, A Trick of the Tail. Auf dem Stück Entangled ist alles immer ein bisschen mit Phasing belegt. Am deutlichsten wird es bei der Gitarre. Und wer gar nicht genug kriegen kann von diesem Phasing-Sound, der hört einfach weiter zu. Dieser Soundcheck geht noch bis 3 Uhr. Entangled in your own dream. and we can experiment further still.